alte Freunde wieder treffen. Nach all den Jahren, wir haben alle viel erlebt und sind immer noch da in der Kneipe an der Ecke. Unsere ersten paar sieht es heute noch so aus wie in den 90ern. Manche sind geblieben und jeden Abend hier meine erste Liebe wirkt viel zu fein dafür. Wir sind wirklich so verschieden und kommen heute von weit her. Doch unsere Freundschaft ist geblieben, denn uns verbindet mehr. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das kann uns keiner nehmen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lasst uns die Gläser heben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das kann uns keiner nehmen. Die Stadt wird hell und wir trinken aufs Leben. Wir haben an jede Wand geschrieben, dass wir da waren und die Momente sind geblieben und sind nicht zu bezahlen. Jedes Dorf und jeden Tresen haben wir zusammen gesehen. Und wenn ich morgen drüber rede, klingt das nach Spaß am Leben. Oh, oh, oh, oh, oh. Das kann uns keiner nehmen. Oh, oh, oh, oh, oh. Lasst uns die Gläser heben. Das kann uns keiner nehmen. Die Stadt wird hell und wir trinken aufs Leben. In der Kneipe an der Ecke brennt noch immer das Licht. Wir trinken Schnaps, rauchen Kippen und verändern uns nicht. In der Kneipe an der Ecke brennt noch immer das Licht. Immer das Licht und es ändert sich nicht. Oh, das kann uns keiner nehmen. Oh, oh, oh, oh, oh. Lasst uns die Gläser heben. Oh, oh, oh, oh, oh, das kann uns keiner nehmen. Die Stadt wird